wie die Bundesregierung den Lohndrückern hilft. Die Verantwortung, die wir selbst als Konsumenten tragen, macht aber bei aller Selbstkritik nur einen Teil der Erklärung aus, warum Arbeitskraft bei uns zu wenig wertgeschätzt wird. Deutlich wichtiger und einflussreicher ist die Rolle der Politik. Ich habe am Anfang dieses Buches schon darüber geschrieben, dass die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 eine entscheidende Rolle für die Ausweitung des Niedriglohnsektors spielten. Auf den kommenden Seiten soll es darum gehen, was die Verantwortlichen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik heute tun, um die Rahmenbedingungen im Niedriglohnsektor zu gestalten. Und darum, was sie nicht tun, obwohl sie das besser sollten. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren gar nicht daran gearbeitet hätte, dem Abwärtstrend gerade im unteren Segment des Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. Bloß hat das an vielen Stellen bisher mehr schlecht als recht funktioniert.